1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, 1 Uhr und 30 Sekunden. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freie Themennacht. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, der muss diese Nummer hier wählen. 0800 220 5050 oder uns mailen domian@wdr.de und bitte vergesst nicht, in eure Mail eure Telefonnummer mit reinzuschreiben. Das ist ganz wichtig. So, der erste Anrufer hat den schönen russischen Namen Kolja und ist 23 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo Kolja. Schön, dass du da bist. Um was geht's? Ja, ich möchte um ein Thema sprechen über meine Krankheit. Ja. Das ist Diabetes und du hast mit deinen 23 Jahren schon Diabetes? Nein, das habe ich erst seit 1999 am 26. Dezember. Naja, da warst du ja noch jünger dann. Ja, ja, da war ich schon jung, richtig. Ja, ja, da denkst du. Ich fange erst einfach an, wie das erstmal zustande kam. Genau, also 1999 fing's an. Ja, genau. Ich war zu Hause und langsam kam das Gefühl, dass ich dann immer trockenen Mund hatte. Ich musste öfters Wasser lassen und dass dann irgendwie ja übel kam. Und dann eines Tages muss ich dann ins Krankenhaus, dass mir eben halt so übel war. Und der Arzt hat mir dann festgestellt, dass dann eben halt Diabetes habe. Und da warst du mal warst du gerade mal erst 13 Jahre alt. Ja, richtig. Genau. Und in dem Alter war ich noch recht jung, ich musste mich erstmal damit abfinden, was es überhaupt ist. Ne? Wie hat der Arzt dir das denn erklärt? Wie erklärt man das einem 13-Jährigen? Eigentlich ist das so ziemlich einfach. Man hat es eigentlich nicht, sondern in anderen Begriff, man hat irgendetwas nicht im Körper. Mhm. Und das ist das Insulin. Mhm. Und in der Bauchspeicheldrüse wird Insulin produziert. Ja. Und das Insulin, was mein Körper eigentlich produzieren sollte, habe ich nicht mehr. Ja. Und so hat er mir eben halt erklärt, dass ich das Insulin brauche und das muss ich mir dann spritzen in mir. Und warum? Das muss ich erstmal davon abfinden. Ne? Ja. Warum sagt man eigentlich, man hat Zucker? Weißt du das? Bitte? Warum sagt man eigentlich, man hat Zucker, wenn man Diabetiker ist? Ja, viele verstehen es einfach nicht. Alle denken, ja, ich habe Zuckerkrankheit, ich darf keinen Zucker essen. Das stimmt überhaupt eigentlich gar nicht. Hm. Man darf alles essen, man muss es nur immer halt dafür berechnen. Es ist einfach, ganz einfach ja. aufgebaut. Wenn du irgendwas essen möchtest, ja. da sind ja Kohlenhydraten drin in Tabellen und die muss man dafür berechnen. Mhm. Und dann legt man die auf der Waage und man weiß, wie viel Gramm, aha, Kohlenhydrate sind das und dann weiß ich, aha, wie viel Insulin muss ich in meinen Körper reinspritzen, dass der Körper dann wieder ausgeglichen ist. Ach so, das ist so eine Art wie eine Waage. Welches Lebensmittel braucht denn zur Verdauung und zur Verwertung das meiste Insulin? Also in dem Falle Kohlenhydrate, wo drin stecke, ist wie Brote, Cornflakes, Brötchen, Haferflocken und solche Lebensmittel. Verstehe. So wie Fleisch und da sind keine Kohlenhydrate drin, also kein Zucker sozusagen. Ja. Und man muss den Leuten erstmal so vermitteln, was soll ich dann essen, was kann ich essen und was ich nicht essen darf. Lass uns nochmal zurückgehen auf die Zeit, wo du 13 Jahre alt warst. Ja. Da wurde diese Krankheit diagnostiziert. Das ist natürlich dann auch schlimm, könnte ich mir vorstellen, wenn man das dann so erklärt bekommt. Du musstest ja von heute auf morgen damals als 13-Jährige deine Ernährung umstellen. Da war nichts mehr mit Süßigkeiten essen, Cola trinken und sowas. Nein. Solche Sachen wie Chips, Zuckerwatte, das ist komplett weggefallen. Komplett weg. Das kann man gar nicht mal berechnen und ich muss schon einige Dinge auf Süßigkeiten verzichten. Und als ich da so recht jung war, da muss ich erstmal damit abfinden und war schon recht traurig. Das glaube ich, ne? Dann, vor allen Dingen die Freunde essen sich dann irgendwie ein Eis oder weiß ich irgendwas im Maß und du kannst dann kannst eine Möhre essen. Oder? Ja, das war schon schwer damals, ja. Ja. Wie bist du denn dann anfänglich behandelt worden? Musste man dir Spritzen geben oder ging das mit Tabletten? Man hat mir dann eine 2 Wochen Schulung gegeben, was ich da alles so machen sollte. Mhm. Ich habe mir Spritzen bekommen, wo 2 Stoffe drin sind. Einmal das normale Insulin, den ich dann nehmen muss, nachdem ich was gegessen habe. Ja. Und es gibt ein Insulin, der nennt sich Basalrate, den man sich über einen längeren Zeitraum, also über einen Tag, verteilt wird. Ne? Man muss sich das einmal täglich nehmen. Ja, wie ging das denn damals? Du warst 13, 14 Jahre alt. Hat dann deine Mutter dich gespritzt oder konntest du das selbst? Nein, das muss ich mir selber beibringen. Ne? Also die haben mir das gezeigt und ich kann es selber machen. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, aber man hat sich daran gewöhnt und man spürt gar nichts mehr. Da ist eine Nadel, piekst rein. Und wie viel Mal am Tag musstest du spritzen? Man muss ja auch den Blutzucker messen. Ja. Fünfmal am Tag. Und fünfmal wenn man isst, halt, ja. Moment, das. Fünfmal am Tag muss man den Blutzucker messen. Ja. Wie misst man den? Den misst man, wenn man den am Finger ein bisschen reinsticht. Also ein bisschen Blut. Bist du ja, immer so ein kleiner Bluttropfen. Okay, aber es muss immer so ein kleines bisschen Blut fließen. Ja. Ja. Und das muss im Messgerät rein und er zeigt mir, welchen Wert ich habe. Ist da normal? Okay. Dann kann ich immer variieren, wie viel kann ich essen, wie viel muss lass ich mich, spritzen. Lass mich mal fragen. Fünfmal am Tag sich in den Finger pixen. Und das immer. Dann musst du doch die ganzen Finger voller Hornhäute vorne haben, oder? Das ist richtig. Deshalb nimmt man ja auch jedes Mal einen anderen Finger. Naja gut, aber so viele Finger sind ja nicht da. Wenn man so viel Auswahl hat man ja nicht. Dann muss man wieder von vorne anfangen. Das ist richtig, aber das... Okay, du musst also fünfmal am Tag den Blutzucker messen. Und wie viel Mal musst du spritzen? Oder musstest du spritzen? Wollte ich gerade sagen, wenn ich dann fünfmal messe, dann muss ich dann jemals fünf Mahlzeiten zu sich nehmen. Und für dieses Essen muss ich mich natürlich auch fünfmal spritzen. Ja. Und wenn ich das regelmäßig mache und das ist relativ in Ordnung, dann ist das auch dann gut so. Ne? Dann geht es mir immer wieder besser, wie jeder andere normal. Wohin hast du immer gespritzt? Wohin gehen die Spritzen? In den Bauch oder ins Bein oder wohin? Ich spritze mir meistens in den Bauch halt. In den Bauch. Und das geht man jetzt von damals, von dass du also 13 warst, bis heute spritzt du dir jeden Tag fünfmal in den Bauch? Bis jetzt nicht, sondern eigentlich bis 2005. Da habe ich von der Krankenkasse eine Kur beantragt und wollte mich erstmal erholen. Mhm. Und diese Kur hat mich auf eine Insulinpumpe informiert, ob das für dich das Beste ist. Und darauf würde ich auch zukommen, dass es eher am einfachsten ist für einen Menschen, die nicht gerne jeden Tag spritzen wollen, sondern die wollen irgendwas anderes. Eine Insulinpumpe? Ja, genau. Beschreib mal, was das ist und wie das Ding funktioniert. Da ist das schnelle wirkende Insulin drin, die nennt sich Humalog. Mhm. Und das hat jeder andere normale Mensch in seinem Körper, eben in dem Fall die Bauchspeicheldrüse, ist produziert. Mhm. Und diese Insulinpumpe ist das Tollste für mich. Der tut dann pro Stunde selbstständig eine bestimmte Basalrate abgeben. Ja. Und das muss man sich natürlich vorher einstellen. Wo? Wenn du was essen möchtest, dann misst du dafür. Ja. Wenn es okay ist, sagst du die Pumpe, bitte so viel spritzen und dann ist okay. Wo befindet sich diese Pumpe denn? Irgendwo an deinem Körper? Nicht im Körper, sondern außerhalb des Körpers. Wo denn außerhalb? Also man hat es außen, man sieht, das ist ein Katheter mit einer Nadel am Ende und diese Nadel tust du dann am Bauch dann hineinstechen. Das musst du alle zwei Tage dann wechseln. Stopp, ich habe es nicht verstanden. Wo genau befindet sich diese Pumpe? Auf dem Bauch oder an der Seite? Nee, außerhalb. Das ist so eine Art wie ein Pieper halt, wie man so halt kennt. Ne? Den steckst du einfach so an der Seite oder in die Hosentasche oder... Ach so. Ne? Das ist tragbar, ne? Das kann man immer wieder abmachen. Wie groß ist das Ding? Ja, wie ich schon sagte, es ist immer so groß wie ein Pieper, sieht das aus, ne? Ja, wie Pieper, was ist ein Pieper? Was man früher benutzt hatte mit den Handys, wenn man einen anruft, dann wird man angepiept, das meine ich, genau. Okay, so, und Pumpe sagt mir, dass dann dieser Pieper, so groß wie der Pieper ist, dieses Gerät, so stelle ich mir das vor, dass da irgendwie ein kleiner Schlauch ist und dass dieser Schlauch dann direkt in den Bauchraum geht. Ist das so? Ja, das ist richtig, genau. Also das heißt, da ist also immer eine Einstichstelle, ein permanent... Alle zwei Tage, weil der Körper reagiert auf den Katheter wie ein Fremdkörper. Den sollte man natürlich alle zwei Tage wechseln. Das heißt, du musst alle zwei Tage woanders reinpieksen? Das ist richtig, ja. Es ist aber immerhin besser und für mich einfacher, als wenn ich fünfmal am Tag spritzen würde. Dafür. Verstehe. Ja. Aber immerhin hast du diesen Katheter und dieses kleine Schläuchlein mit der Einpieksstelle, hast du dann permanent bei dir. Immer an kleinen verschiedenen Stellen, aber du hast es immer bei dir, an dir. Ja, immer bei mir. Und wenn ich vielleicht in meiner Freizeit schwimmen gehen möchte... Wollte ich gerade fragen, wie ist das beim Schwimmen? da macht man diese Nadel raus und man macht da so eine Art Schutzkappe rauf und man dreht sie zu. Und wenn man schwimmen geht, ist das extrem wasserdicht, ne? Und ist egal, was passiert, kann schwimmen gehen, runterrutschen oder damit duschen gehen, es passiert nicht. Das heißt, du kannst dich wirklich eine wunderbare Stunde oder zwei Stunden im Freibad aufhalten, hast das Ding rausgenommen und wenn du dann wieder dich anziehst, tust du es wieder rein und es ist gut. Ja, das ist kein Problem. Allerdings sollte man die Pumpe nicht länger als zwei Stunden draußen haben, weil dann eben halt zwei Stunden, die am Basalraten abgegeben werden müssten, entfallen. Ne? Man sollte nicht länger als zwei Stunden abnehmen. Ne? Du bist ein richtiger Fachmann. Da wird man dann auch zum medizinischen Fachmann, ne? Wenn man sowas selbst hat, so eine Erkrankung. Naja, ein Fachmann würde ich eher nicht sagen. Ich bin einfach nur gut geschult. Das war jeder Diabetiker eigentlich auch. Natürlich, ist, gut informiert, was die Sache anbelangt. Mit 23 Jahren schon Diabetiker, bei dir schon noch viel früher, mit 13 schon. Wie ist denn das? Haben dir Ärzte da etwas gesagt oder hast du dich schlau gemacht? Kann man damit so, wenn du das weiterhin so behandelst, kann man da alt mit werden, sehr alt mit werden? Man kann damit sehr alt werden, genau. Das ist, also wenn es sehr gut eingestellt ist, kann man damit sehr alt werden. Ja. Ich sag mal so, es ist zwar nicht heilbar, aber es ist behandelbar. Verstehe. Und es gibt auch sonst keine anderen schwerwiegenden Nebenwirkungen, dass irgendwelche anderen Organe angegriffen werden oder sowas? Nebenwirkungen kann es nur passieren, wenn einer vielleicht mal nicht so ernst mit seinem Diabetes und mit seinem Leben nicht klarkommt. Zum Beispiel über eine Überzuckerung. Zum Beispiel, du isst zu viel und du tust weniger Insulin in Natürlich. Also das heißt, du musst sehr auf die Ernährung nach wie vor achten. Du musst sehr darauf achten, dass du immer die richtige Dosis Insulin bekommst. Ja. Und dann läuft die Sache eigentlich. Ja, genau. Hast du sonst irgendwelche Einschränkungen noch, die du beachten musst? Eigentlich nicht so. Also ich kann mich wie ein ganz normaler Mensch eben halt leben, weiterleben und Alkohol? Darfst du Alkohol trinken? Alkohol könnte ich schon trinken, aber ich bin kein Trinker in diesem Falle. Ist auch okay. Wenn man das trinken würde, würde der Blutzucker senken und das wäre ihm halt nicht gut halt. Ne? Wie ist denn das so mit Stichwort, hast du eine Freundin zurzeit? Ja, ich habe eine. Und wie geht die damit um? Also ich habe sie erstmal ein Jahr im Schwein gelassen und dann habe ich sie erstmal davon erzählt und aber ein Jahr ist ja ein bisschen schwierig. Irgendwann habt ihr ein Jahr keinen direkten körperlichen Kontakt gehabt? Oder hast du schnell die Pumpe raus? Du hast schnell die Pumpe raus. Doch schon, ich hab's schon immer verheimlicht, ist klar. Ich hab's jetzt erstmal verheimlicht. Ja, du hast die Pumpe heimlich rausgenommen und bist dann kuscheln gegangen, oder wie? Na, so direkt gleich dran waren wir erstmal noch nicht, ne? Aber also in die Richtung. Wir sind zusammengekommen und ich habe erstmal nach einem Jahr erzählt, wie es dann Sache ist. Ja. Da war noch nichts mit fester Beziehung. Wir waren erstmal einfach nur Freunde. Verstehe. Und nach einem Jahr habe ich es ihr dann in Ruhe erklärt, dass es nichts Schlimmes ist, sondern dass es nur was natürlich ist. Es sind nur ein paar Dinge, die natürlich ein bisschen anders ist. Okay, ich habe eine Pumpe bei mir, aber mehr ist da auch nicht, ne? Wenn das gut eingestellt ist, kann ich weiterleben wie jeder andere. Und sie hat ganz cool reagiert. Am Anfang erstmal so misstrauisch, aber als ich das ihr erklärt habe, dann war schon ziemlich verständlich, dass das völlig okay ist. Kolja, das war ein interessanter Anruf von dir. So habe ich das auch noch nie gehört, dass man das so machen kann. Das war sehr informativ, was du erzählt hast und sehr, sehr plastisch geschildert. Ja, kein Problem. Ich danke dir für den Anruf. Gut, könnte ich dann noch jemanden grüßen an meine Freunde? Ja, eigentlich nicht so gerne, aber weil du Kolja bist und weil du ein netter Kerl bist, darfst du es mal. Ja, ich grüße an Patrick, Burak, Janet, Laura und Dennis, die haben auch Diabetes und die wünsche ich dann alles Gute. Okay, das war ein besonderer Gruß auch an die anderen Diabeteserkrankten, das ist ein Sonderfall. Ja. Alles Liebe wünsche ich dir, alles Gute. Okay, danke. Tschüss Kolja, ciao. Ciao. Kolja war das. Und schon geht es weiter mit der Christina, die ist 19. Hallo Christina. Hi. Christina, hallo. Hallo. Na, um was geht's denn? Und zwar geht's um meine Schwiegermutter in Spee, sag ich mal. Und um meinen Papa. Aha. Und zwar ist das so, ich komme im Moment nicht so gut mit meiner Schwiegermutter klar. Wie lange bist du mit deinem Liebsten schon zusammen? 2 Jahre. Wie alt ist er? Er ist 21. Ja. Und wieso kommst du mit der Schwiegermutter in Spee nicht so gut klar? ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich wohne seit letztes Jahr September wohne ich mit bei Ihnen im Haushalt. Ach so. Mit ja. eigener Wohnung oder? Nein, bei so, seiner Mutter mit. So richtig mit in der Wohnung der Mutter? Ja, genau, so richtig mit der Mutter mit. Also was heißt Mutter? Vater gibt's nicht? Nein, die sind getrennt von längerer Zeit. Also ja. du wohnst mit der Schwiegermutter in Spee und deinem Freund und du, ihr drei wohnt zusammen. Ja, genau. Ja. So, jetzt erzähl mal. Und das ist so, am Anfang lief alles super. Das ist ja irgendwie klar. Und dann mit der Zeit kam das immer wieder, dass irgendwie haben wir uns wegen Kleinigkeiten gestritten, die Mutter und ich. Ja. Und dann mit der Zeit kam das auch, weil ich Arbeit verloren habe und mein Freund Arbeit verloren hatte. Mhm. Und dann mussten wir uns erstmal anhören, wir würden ja nur auf dem faulen Arsch rumsitzen. Und wir würden uns ja nicht bemühen. Und dann kam das noch dazu, wir würden nicht im Haushalt helfen. Und stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Das ist es ja. Also ich habe mich immer bemüht um einen Job. Ich habe auch immer geholfen mit Spülen, Waschmaschine und... Wie groß ist denn diese Wohnung, in der ihr drei wohnt? Das ist eine Drei-Zimmer-Wohnung. Drei-Zimmer-Wohnung? Also nicht... Badezimmer ist klar, Wohnzimmer und Zwei-Zimmer. Ja, also keine Riesenwohnung, aber okay. Ja, aber es reichte erstmal so für den Anfang. Ja, klar. Ja, und dann, keine Ahnung, dann ist sie auch öfters mal ausgerastet, hat da rumgemeckert und dann kamen immer mehr Vorwürfe. Sag mal einen Vorwurf, also du kümmerst dich nicht genug im Haushalt. Was ist noch ein Vorwurf? Genau, ich bemühe mich nicht um Arbeit. Du bemühst dich nicht um Arbeit? Ja. Aber du bemühst dich um Arbeit? Ich bemühe mich immer. Ja, was hast du gelernt? Also ich habe bis ja vor einem Jahr Schule gemacht. Und dann habe ich Berufsschule weitergemacht, bin dann aber von zu Hause ausgezogen, weil ich auch ein bisschen Krach mit meiner Mutter hatte und ich nicht mehr konnte. Und ja, dann also habe ich... noch keine Ausbildung gemacht? Nein, habe ich noch nicht. Also ich hatte bis vor kurzem eine Ausbildung, aber so 3 Tage vor Ausbildungsbeginn hat der Betrieb pleite gemacht. Ah je, das ist natürlich ein Pech. Lass mal bei der Schwiegermutter bleiben. Also bei den Vorwürfen. Du hilfst nicht im Haushalt, du kümmerst dich nicht um Arbeit. Was wirft sie noch vor? Sie wirft mir im Moment vor, ich hätte die ganze Familie kaputt gemacht. Oh, das ist natürlich ein schwerwiegender Vorwurf. Ja, mein Freund würde wegen mir lügen und er hätte sich total verändert. Aber das ist ja auch, sie hat es mir nicht ins Gesicht gesagt. Wem hat sie es gesagt? Deinem Freund? Ja, sie hat es meinem Freund gesagt und ich habe es aus Zufall mitgekriegt. Wie verhält denn dein Freund sich dann in einer solchen Situation? Der sagt immer, wir sollen das selber klären. Und... Also ja, der bezieht keine Position. Genau. Ja, er hält sich ziemlich raus. Müsste er aber eigentlich. Ja. Also zum Beispiel der Vorwurf, du, Christina, hast die Familie kaputt gemacht. Dazu muss er ja eine Meinung haben. Er muss ja sagen, ja, das stimmt oder das stimmt nicht oder das stimmt ein bisschen. Ja. Und die müsste er sagen, diese Meinung. Was sagt er denn dir gegenüber? Bist du ein bisschen mit schuld, dass die Familie kaputt gegangen ist? Nein. Er sagt nein. So, dann müsste er dieses Jahr eigentlich auch vor seiner Mutter vertreten. Ja, ich sage mal so, ich hoffe, der hört mich nicht. Er ist so ein kleiner Schisser. Ah ja. Ja, und... Was meint denn die Mutter eigentlich damit, die Familie kaputt? Was meint sie konkret damit? Ja, seitdem wir zusammen sind, hätte mein Freund sich total ins Negative verändert. Hm. Er würde nur noch rumlügen, er würde alles nur noch geheim halten und... Das meint sie damit. Ja, das wirft sie mir vor. So, das legen wir erstmal zur Seite, was du mir erzählt hast und gehen auf einen anderen Punkt. Ganz am Anfang hast du gesagt, ich will mich mit dir über meine Schwiegermutter in Spee reden und über meinen Papa. Ja, genau. Was ist denn da los? Meine Schwiegermutter in Spee hat sich halt, also die versteht sich ziemlich gut mit meinem Papa. Aha, ach guck. Und ja, die hat halt darüber geredet. Ja. Und mein Papa, der war immer einer, ich war immer sein Lieblingskind. Mhm. Ich habe immer alles gekriegt, was ich wollte und ich ihn wirklich geliebt, über alles. Mhm. Und im Moment ist das so, sie erzählt ihm immer alles. Mhm. Genau wie ich es jetzt auch gesagt habe, diese Vorwürfe. Ja. Und dein Papa, was sagt er dazu? Er hält zu ihr. Er hält zu ihr? Ja, er hält lieber zu ihr anstatt zu mir. Dein Papa ist aber mit deiner Mama noch zusammen. Nein, die sind auch geschieden. Die sind auch geschieden? Ja. Und bahnt sich da vielleicht irgendwas an zwischen deiner Schwiegermutter und deinem Papa? Wir hatten so schon was. Ach, die hatten schon was? Ja, also ich habe nur gesehen, dass die rumgeknutscht haben. Wäre ja im Prinzip nichts gegen zu sagen. Das würde die familiäre Verbindung dann verfestigen. Aber dass dein Papa nur auch noch also gegen dich ist. Das verstehe ich ja nicht. Das macht mich ja gerade so fertig. Da bricht für dich doch eine ganze Welt zusammen. Ja, vor allen Dingen. Kannst du mit deinem Papa klar und offen reden, so wie wir jetzt gerade reden? Nein, das kann ich nicht. Warum? Ich weiß nicht. Ich habe ihm das schon mal gesagt. Also wenn er ihr lieber glauben will als mir, dann soll er das machen. Und ich habe ihm auch schon gesagt, ich verstehe das nicht, warum er sie so in Schutz nimmt. Und da hatte er mir halt klar offen gesagt, er glaubt ihr mehr anstatt mir, ich würde ja nur rumlügen. Hm. Und ich verstehe das nicht. Ich meine, ich habe vielleicht mal gelogen irgendwie meiner Mama gegenüber. Ich habe meinem Papa immer gegenüber, war ich immer ehrlich. Hm. Und ich verstehe das halt immer. Das verstehe ich natürlich auch nicht. Ich verstehe auch nicht, wenn das alles so ist, wie du es gerade geschildert hast, das Verhalten deines Freundes. Du sagst, das ist ein Schisser und der hat so ein bisschen Angst vor seiner Mama und kuscht. Ja. So geht das natürlich nicht auf Dauer. Weißt du, was mir gerade die ganze Zeit durch den Kopf schießt? Was denn? Dass ein ganz großer Schritt, um das alles zu entspannen, wäre, wenn ihr beiden aus dieser Wohnung ausziehen würdet. Auch. Wirklich, wenn man da so eng aufeinander klatscht, also ich weiß nicht, ob das so das Gute ist, dass da sind die Reibungen doch vorprogrammiert. Ja. Ist wahrscheinlich eine finanzielle Frage jetzt auch, ne? Ja, das ist es ja im Moment. Das ist es, ja. Also ich meine, mein Freund hat seit kurzem eine neue Arbeit. Na, immerhin. Er arbeitet jetzt als Security-Dienst. Ja. Und jetzt dauert das erstmal ein halbes Jahr, bis die Ausbildung abgeschlossen ist dafür. Ach so. Und er hatte gesagt, weil er in diesem halben Jahr nicht so viel verdient, möchte er erst danach ausziehen. Du möchtest aber auch so schnell wie möglich raus. Ja, das will ich. Das verstehe ich. Das verstehe ich. Weil ich habe das so, wenn ich immer Stress gehabt habe, es wirkt sich immer auf meinem Körper aus. Hm. Ich habe entweder permanent Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bauch. Und im Moment, ich bin nur noch krank. Ich glaube ja auch im Moment, wie das jetzt, wie du es gerade geschildert hast, dass man da mit Reden vielleicht gar nicht mehr groß weiterkommt, sondern dass man die Sache entspannt, indem man sich einfach mal körperlich und wohnmäßig, also wohnlich trennt. Ja. Ist das für dich nicht ein bisschen verletzend, dass dein Freund nicht klare Positionen bezieht? Ja klar, irgendwie schon. Aber ich weiß nicht, in einer Hinsicht verstehe ich ihn auch. Weil es seine Mutter ist. Seine Mutter. Mhm. Ich habe auch schon gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, ja, du hältst doch auch lieber zu ihr. Mhm. Und ja, aber er sagte, er will lieber mit mir zusammen sein und er hat auch gesagt, er will so schnell wie möglich ausziehen und er versucht ja auch. Christina, das ist die Lösung. Ich glaube, da gibt es gar keine andere Möglichkeit im Moment. Ja. Überlegt doch mal, ob das vielleicht doch nicht noch früher möglich ist, irgendwie. Durch irgendwelche Beihilfen oder Unterstützungen, ich habe da keine Ahnung, vielleicht kannst du dich ja mal schlau machen. Oberstes Ziel ist, so schnell wie möglich aus dieser gemeinsamen Wohnung raus. Und ja. wenn ihr am Anfang erstmal nur ein Mini-Apartment habt, ist das, glaube ich, besser, als in der Wohnsituation zu bleiben. Ja. Finde ich. Ich glaube, alles andere ist jetzt mühselig da zu sagen, ja, und redet und macht und dieses. Das ist wahrscheinlich jetzt so festgefahren schon, dass das gar nicht anders möglich ist. Bringt auch nichts mehr. Ich habe es wirklich oft genug versucht. Ja, so erscheint mir das auch, wie du das gerade beschrieben hast. Und ja. Vielleicht entspannt sich die Situation dann so, dass ihr sogar dann über kurz oder lang wieder ein ganz normales Verhältnis miteinander habt. Halte ich für möglich. Ja, auch könnte sein. Und auch du und dein Papa wieder. Ja, das will ich hoffen, weil das macht mich wirklich alles im Moment einfach nur kaputt. Ich bin wirklich fertig ohne Ende. Mhm. Und ich bin jetzt auch für eine Woche bei meiner Mutter. Ja. Einfach so, um auszuspannen und ich weiß nicht. Ja, könnte man das denn nicht so regeln, bis ihr eine gemeinsame Wohnung habt, dass du wieder bei deiner Mutter wohnst und ihr euch dann halt nur so seht, du und dein Freund? Ja, meine Mama hat es mir auch schon vorgeschlagen. Siehst du, Vorschläge von Mutter sind immer gut. Ja, aber ich glaube, das wirklich Einzigste, was mich wirklich noch in der Wohnung hält, ist mein Freund. Ja gut, Aber vielleicht wäre das ja, ist, das wäre ja auch nur eine Übergangslösung, dass du eine Weile bei deiner Mutter wohnst, bis ihr eine Wohnung habt. Ja. Also so in diese Richtung musst du denken und handeln. Ich glaube, dann kommst du aus der misslichen Lage, oder kommt ihr aus der misslichen Lage raus. Ja. Ja? Christina, alles Gute dir und deinem Freund. Schöne Grüße. Ja, danke schön. Alles Liebe, tschüss. Ja, tschüss. Morgen, ihr Lieben, haben wir ein festes Thema. Morgen heißt das Thema mein Sommer 2009. Ich möchte gerne mit euch über euren Sommer 2009 reden. Was ist in diesen letzten Monaten, der Sommer ist ja jetzt so gut wie rum, was ist in diesen letzten Monaten bei euch Besonderes passiert? Besonders Spektakuläres, besonders Schönes oder auch vielleicht besonders Trauriges? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen ja geschaltet. Da sind die Kollegen hier und dann werden eure Anrufe entgegengenommen oder natürlich auch gerne während der Sendung. Mein Sommer 2009, das ist unser Thema morgen. Bin sehr gespannt, was ihr mir erzählen werdet. Heute offene Themennacht und herzlich willkommen, sage ich, zu Sven, und Sven ist 24. Hallo Sven. Hallo Domian, guten Morgen. Guten Morgen Sven, um was geht's? Und zwar, wir hatten Anfang des Jahres schon mal telefoniert mit den 16 Operationen am Fuß. Ah, ich erinnere mich, ja. Ja, 16 Operationen waren es am Fuß. Erklär mal den Leuten nochmal, warum die Operationen gemacht werden mussten. Und zwar hatte ich einen Klumpfuß bzw. Spitzfuß. Mhm. Und da musste eben halt immer der Fuß gerade gerichtet werden und Anfang hat es nicht so ganz funktioniert. Ja. Aber dann die letzten Jahre jetzt wurde das immer besser. Und die 16 Operationen zogen sich über wie viele Jahre hin? Von meiner Geburt 1984 bis jetzt. Bis jetzt. Also bis Anfang des Jahres. Ja. Wie geht's dir heute? Ist in der Zwischenzeit irgendwas Neues oder Besonderes geschehen? Also im April, Mai wurde mir der Gips abgenommen. Der Gips. Und genau, ja. Ich hatte einen Gips bis zum Knie gehabt ungefähr so. Ja. Und der wurde mir dann abgenommen. Mhm. Und dann langsam angefangen wieder zu laufen. Und das hat sich dann so bis Ende Juli hingezogen. Mhm. Ja, und jetzt kann ich wieder ganz normal auftreten und habe auch schon, also bin meinem Traumberuf etwas näher gekommen. Denn der Traumberuf ist und wäre? Der Traumberuf ist und wäre Straßenbahnfahrer. Das klappt nicht ganz, denn da muss man topfit sein. Ja. Aber ich habe Ende Juli habe ich eine Bewerbung abgeschickt an die Mitteldeutsche Regiobahn. Ja. Weil die 100 neue Arbeitsplätze anbieten für Kundenbetreuer und Lokführer und so. Ah ja. Ich meine. Ja und. Ja und? Bitte. Nee, ich wollte gerade sagen, als eigentlich als Straßenbahnfahrer muss man ja nun, da sitzt man doch, da muss ja der Fuß nicht perfekt sein. Oder? Ja, aber es kann ja mal passieren, dass man irgendwie in der Leitstelle sitzt oder man als Dispatcher irgendwo unterwegs ist und da irgendwelche Verkehrsunfälle... Als was? Dispatcher? Was ist das? Das ist so Verkehrsaufsicht, also auf Deutsch. So heißt das heute schon in der Straßenbahn, Dispatcher. Mann, genau. Wo sind wir gelandet? Na, ja. Also wie auch immer, das war ein Klumpfuß vorher. Genau. Kannst du den Klumpfuß beschreiben, wie der aussah? Das war so etwas klump, also wenn du nach unten schaust, das war so etwas klumpig und die Füße gingen so nach innen. Ja. Füße oder Fuß? Die Füße, das waren beide betroffen. Ach, das waren beide. Ich hatte jetzt in Erinnerung, es war nur einer betroffen. Nein. Ah ja, es waren beide. Mhm. So, und jetzt hast du das Gefühl, wenn du so nach unten guckst und so von der Optik her, ist das relativ angeglichen an das, was man so normal nennt? Also wenn ich nach unten schaue und die Hosenbeine drüber sind, dann sieht das ganz normal aus. Und wie ist das so beim Bewegen, beim Gehen, beim Laufen? Ja, also wenn ich die Treppen bergab gehe, also wenn ich die Treppen runtergehe, dann kann ich immer nur eine Treppe nehmen, weil das Sprunggelenk, das wurde mir bei den Operationen versteift. Mhm. Ja, aber nach oben geht's ganz normal. Also das hört sich so an, auch so wie du das schilderst, als wärst du schon sehr zufrieden damit. Ja. Also ich bin vollkommen zufrieden und die haben in Leipzig klasse Arbeit gemacht. Grüße an den, ich nur so sagen. Das Krankenhaus in Leipzig. Genau. Das war dann die 16. Operation, ne, die stattgefunden hat, die letzte. Hoffst du und ist es so, dass es dann auch wirklich die letzte war oder muss man nochmal irgendwas regulieren? Naja, also dieses Jahr erstmal nicht mehr, weil ich will ja diesen Winter jetzt genießen. Hm. Aber nächstes Jahr muss wahrscheinlich am rechten Fuß die dritte Zehe, ja. Die geht so nach unten, ja. Und die dreht praktisch mit dem Zehennagel immer auf. Ach so. Und das schmerzt natürlich. Und unter dem Zehennagel hat sich Hornhaut gebildet und das ist auch nicht so toll. Also muss nochmal ein Eingriff, ist das ein kleinerer Eingriff dann? Ja. Ja. Mhm. Also entweder muss die dritte Zehe abgenommen werden oder versteift werden. Naja, abnehmen ist ja auch nicht so ein kleiner Eingriff, ne? Das ist richtig. Ja. Aber dennoch bist du guter Dinge und bist ganz froh, dass sich alles jetzt so entwickelt hat. Das kann ich mir vorstellen. Wenn man so viele Jahre damit, ja, dein ganzes Leben lang hast du dich damit beschäftigt, ne? Richtig. War das früher so als Kind, als Jugendlicher, dass du, ja, da hast du richtig gehumpelt, ne? Und konntest nicht richtig gehen. Ja. Und was ich eben halt letztens noch vergessen habe zu sagen, weil ich war letztens so aufgeregt, ich wurde eben halt in der Schule mit dem Kopf in den Mülleimer gesteckt oder durch den Schulgang geschleift, verprügelt. Ich musste immer eine Viertelstunde bevor der Unterricht fertig gewesen ist, nach Hause gehen und eine Viertelstunde später kommen. Und das hat sich eben halt auch aufs Zeugnis ausgelegt. Ehrlich, du bist ja erst 24. Das heißt, in der Zeit, als du Schüler warst, das ist ja noch gar nicht so lange her, da haben Kinder das mit Kindern noch gemacht? Ja. Waren das Gleichaltrige oder Ältere, die das gemacht haben? Ne, die waren in der gleichen Klasse. Die haben deinen Kopf in den Mülleimer gesteckt. Genau. Und zum Beispiel. Und wie haben die dich genannt? Krüppel oder Behindi oder so. Oder X-Bein. Wie, oder? Oder X-Bein. X-Beiner. Weil die Füße sahen ja aus wie so X-Bein halt. Haben die Lehrer das nicht mitbekommen? Die Lehrer haben das mitbekommen, die haben das gesehen, haben aber nicht, die sind nicht eingeschritten. Das kann man eigentlich nicht mehr glauben, dass es das heute noch gibt. Das ist richtig. Früher gab es so Sachen. Ja. Aber wie es das gab. Und früher haben die Lehrer ja noch eine viel größere Macht gehabt. Ja. Und da hat sich ja keiner was getraut, gegen Lehrer zu sagen. Also als ich so in die Schule gegangen bin, da gab es auch schlimme Vorfälle, kann ich mich erinnern. Aber heute denke ich immer, dass das alles viel selbstbewusster und demokratischer ist und dass man da mehr die Augen auf hat und so. Aber offensichtlich nicht, wenn du es so erlebt hast. Nee. Und ich habe schon gehört von irgendwelchen anderen Schülern, die eben halt jetzt in die Schule gehen, dass es jetzt noch drastischer ist als früher. Also, Das heißt, noch ein bisschen verschärfter. Das heißt, da hast du eine ganze Menge einstecken müssen in deiner Kinderzeit und Jugendzeit. Ja. Gab es denn überhaupt mal dann so einen Freund oder eine Freundin, der so an deiner Seite war? Nee, gar nicht. Es waren alle gegen mich. Ich war ja der Außenseiter sozusagen, weil die anderen hatten alle keine Behinderung gehabt und ich war eben halt der Einzige, der eben halt, ja, wie gesagt, diese Art X-Beine hatte. Genau, und du warst ja in einer normalen Schule, in keiner Behindertenschule. Ja, ich bin dann die letzten 2 Jahre dann in eine Behindertenschule umgesetzt worden. Da war aber dann Ruhe, da haben sie dich in Ruhe gelassen. Da war dann Ruhe, ja. Klar. Weil da hatte ja jeder irgendwas gemacht. Ja, genau, ja klar. Ja. Ja. Wie sieht es denn heute aus? Ist denn heute so ein bisschen ein Freundeskreis und ein bisschen mehr Leute um dich herum? Ja, also ich muss vielleicht mal dazu sagen, ich bin ja offen geoutet schwul und habe auch daher sehr viele Freunde gefunden. So. Ach so, da hat sich alles dazu zum Guten gewendet. Ja, ja. Das ist doch eine schöne Geschichte jetzt, dass sich alles dann doch jetzt mehr so fügt. Jetzt fehlt nur noch die Arbeit bei der, wie heißt das, Interregio Mitteldeutschland? Mitteldeutsche Regiobahn. Regiobahn. Genau. Die sitzt auch in Leipzig, also ich komme aus Dresden. Ja. Und bin schon jeden Tag am Bibbern, dass es eben halt was wird. Mann, das wäre ja super. Die müssen teilnehmen. Dann würdest du fahren, wie die fahren nur kreuz und quer die Bahn, ne? Gibt's gar keine feste Bahn, die du fahren würdest. Also die fahren so mitten und rund um Leipzig. Ja, genau, in der Region da. Und ich würde mir da eben halt wünschen, dass ich da eben halt Kundenbetreuer werde. Weil mein Opa, also meine ganz kurze Geschichte, mein Opa ist 45 Jahre lang unfallfrei gefahren. Mhm. Und da habe ich das so ein bisschen vererbt, so diesen Straßenbahnklatsch. Ja. Also wollen wir mal hoffen, dass von dieser Mittelregiobahn vielleicht jemand Kompetentes zugehört hat und der jetzt denkt, Mann, das ist doch ein netter Kerl, der muss einfach eine Chance geben. Und das hättest du ja auch wirklich verdient, nach dem, was du hinter dir hast. Sven, ich freue mich sehr, dass du nochmal angerufen hast. Jürgen, was ich dir noch sagen wollte, schön, dich wiederzusehen. Ich hoffe, deine Sommerpause war schön gewesen. Ja, vielen Dank. Und ich freue mich natürlich auch wieder sehr, hier bei euch zu sein. Ja, danke schön. Und viele liebe Grüße ans ganze Team. Das richte ich gerne aus und dir alles Gute und viel Erfolg bei der Arbeitsfindung jetzt in der Arbeitssuche. Alles Gute. Super, danke dir vielmals. Tschüss. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Ilona. Nee. Hier ist sie, Ilona, 51. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Ilona. Ich habe mich heute in der Nacht riesig, riesig gefreut. Ich habe dich wieder nach Jahren erkannt, das ist meine Schlaganfälle. Ilona, eine Bitte. Halt mal den Hörer irgendwie anders, du klingst so unklar. Ja, ich sagte gerade, ich habe dich heute erkannt nach 4 Schlaganfällen und habe 4 oder 5 Jahre habe ich mal ab und zu dich gesehen und habe gedacht, was ist denn das für ein komischer Kauz? Ja. Bitte, dass ich das mal so sage. Ja. Aber ich habe dich früher mal gesehen und kann mich jetzt wieder erinnern. Ach. Und habe es heute Nacht, habe ich dich erkannt. Das heißt gerade eben quasi? Ja, wo ich gerade geguckt habe, da habe ich gesagt, Mensch, ihr habt doch früher die Sendung gemacht, oder immer noch, aber dann waren auch mal so Thema. Genau. Da bin ich stutzig geworden. Das ist ja wirklich irre. Denn das heißt, wie viel, 4, 5 Jahre hattest du? Ich bin jetzt 51, muss 43 oder 44 gewesen sein, wo das mit dem Schlaganfälle passiert. So lange ist es her. Ja. Hattest du vieles und so auch mich und diese Sendung vergessen? Ja. Die Gesichter. Gesichter, ja, genau. Und heute Abend machst du den Fernseher an und denkst mir, das ist Gesicht. Den kennst du da irgendwo her. Das kenne ich. Woher? Und dann. Das war auf einmal da. Ich kann es nicht erklären, aber es ist da wieder. Das ist eine tolle Sache. Das freut mich aber. Es freut mich natürlich. Ich habe mich auch riesig gefreut. Ja, es freut mich irre für dich. Das ist ja, das geht ja nicht, dass du mich erkennst, sondern dass du Fortschritte machst in der Genesung. Ja. Wie geht es dir denn körperlich nach all diesen schweren Erkrankungen? Na, so weit geht es mir eigentlich ganz gut. Ich darf zwar nicht mehr arbeiten. Ja. Das geht nicht mehr. Ich bin jetzt hier in so einer Invalidensiedlung geraten, also ist auch sehr schön, alles behindertengerecht. Es gibt viele Tage, wo ich gut laufen kann und alles greifen kann, aber es gibt viele Tage, wo ich es nicht kann. Aber ich habe ja den Pflegedienst, der 3-mal am Tag zu mir kommt und mir hilft und dadurch geht es. Kannst du denn alleine zur Toilette gehen zum Beispiel? Ja. Das geht. Und alleine ins Bett gehen geht auch? Das geht alles. Das geht auch? Ja. Ich kann auch wieder sprechen, ich kann auch wieder schreiben. Ja, du kannst perfekt sprechen, also man merkt gar nichts. Mathematik ist halt ein ganz großes Problem, Zahlen, ne? Zahlen, das ist ein großes, großes Problem. Das waren, was hast du gerade gesagt, 3 oder 4 Schlaganfälle? 4 Schlaganfälle? Ja. Wie viel Zeit war zwischen den Schlaganfällen? Wo sind ein, 2 Tagen gewesen. Ach. Aber das weiß ich nicht, ich war 1 Jahr lang in der Klinik. Und meine Kinder haben mich dann praktisch schon in so ein Heim angemeldet. Du warst 1 Jahr in der Klinik im Koma oder Wachkoma oder sowas? Ja, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Ich weiß nur, dass ich da irgendwo im Krankenhaus war. Und dann haben sie gesagt, ob ich schon wieder alleine leben kann. Und ich habe überhaupt nie gewusst, was mir geschieht. Hast du denn die Kinder überhaupt erkannt in der ersten? Nein. Gar nicht. Wie lange hast du gebraucht, um deine Kinder wieder zu erkennen überhaupt? Vom Hörensagen 2 Jahre. Dann geht es dir ja wirklich jetzt im Moment erstaunlich gut wieder, ne? Ja. Muss man ja sagen. Wo ich meinem Sohn mehr im Kopf habe als die Tochter, komischerweise. Mhm. Also du warst 1 Jahr quasi nicht ansprechbar und hast keine Erinnerung daran. Nein, gar nicht. Warst du am Anfang körperlich auch so schwer behindert, dass du gar nichts selbst machen konntest? Ich konnte nicht mal alleine zur Toilette. Gar nichts. Du lagst im Bett und im Rollstuhl saßt du und nichts jetzt weit. Jetzt kann ich wieder laufen. Ab und zu brauche ich mal eine Gehhilfe, aber die habe ich im Keller geschmissen. Sie lagen, aber weil ich das nicht, die möchte ich nicht haben. Wenn du diese Schlaganfälle so schnell hintereinander bekommen hast, dann warst du doch schon in einem Krankenhaus, oder? Ja. Also du bist nach dem ersten Schlaganfall ins Krankenhaus gekommen? Da müssen die passiert sein, meiner Achtung nach, vom Hörensagen. Und dann sind die anderen Schlaganfälle im Krankenhaus passiert? Ja. Das ist ja auch erstaunlich. Wie kann das sein? Oh, weiß ich, das kann ich nicht sagen. Das weiß man nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Wie ist denn das heute? Musst du noch viel Medikamente einnehmen? Ja, und viel. Ja. Ja, ich glaube, wenn ich richtig, es sind, glaube ich, 21 oder 22 Tabletten am Tag. Und musst du auch in ständige neurologische Kontrolle und ärztliche Beobachtung? Ja, der achtet auch, der ist nicht gut versorgt. Ich so wie ich gehört habe, der Pflegedienst, wo ich mal gearbeitet habe, ist jetzt für mich zuständig. Ach, du warst früher Pflegerin? Ja, ich war so gelernte Krankenschwester. Ach so. Und der, das ist ja auch absurd, ne? Der, wo du früher gearbeitet hast, der ist jetzt für dich zuständig. Ja, und die stellen mir meine Medikamente. Ja, ja. Ich kann es nicht mehr. Diese Schlaganfälle liegen ja jetzt dann schon viele Jahre zurück, weil die damals hintereinander kamen. Ja. Dennoch, hast du manchmal Angst, dass es normal passieren könnte? Nein. Nee, weil jetzt alles so gut beobachtet ist und Medikamente... Also sagen wir mal so, ich habe vor nichts mehr Angst. Ja. Weil entweder passiert oder es passiert nicht. Du warst dann ja eine junge Frau noch, als das passiert ist damals? Also ich habe keine Angst. Ja, und hast mitten im Leben gestanden? Hast deinen Job gehabt? Ja. Wie rausgeschmissen. Also das ganze Leben hat mich rausgeschmissen. Also das Leben hat dich rausgekrempelt. Warst du damals verheiratet? Ja. Und was ist mit deinem Mann heute? Na, der hat mich fallen lassen. Der hat dich wegen der Erkrankung fallen lassen? Ja. Er hat mir mal, also auf den Kindern mal gesagt, wenn die Mama wieder richtig tickt im Kopf, können wir wieder was werden. Wie lange nach deinen Schlaganfällen war er denn noch bei dir? Wann hat er sich, hat er dich gar denn... Gar nicht mehr im Krankenhaus? Nein, gar nicht. Gar nicht mehr? Gar nicht mehr. Wie lange warst du mit dem Mann zusammen? 30 Jahre waren wir fast verheiratet. 30 Jahre wart ihr verheiratet? Ja. Und dann lässt der Kerl dich fallen, nachdem du schwer erkrankt bist? Ja. Was ist denn das für ein Charakter? Ja, das hat mich auch sehr verletzt und hat auch sehr lange wehgetan. Das glaube ich. Aber du, Gott sei Dank, das ist für mich auch passé. Da bist du jetzt drüber hinweg? Ja. Und das ist auch sehr gut so. Wollen wir gar nicht in alten Wunden wühlen. Nee, das will ich auch gar nicht passé. Aber mit den Kindern hast du Kontakt? Das ist okay? Ja. Ja. Die besuchen dich und da ist schöner... Wunderbar, da kann ich. Ich habe auch eine Partnerschaft wieder. Ach so, das auch wieder? Ja. Das ist ja super. Ja, die läuft... Also ich bringe mal alles durcheinander. Ich sage mal 2 Jahre und er sagt, glaube ich, 3 oder so. Aber ich habe es nicht mit den Zahlen und dann nehme ich ihn, er nimmt mir nicht übel und ich vergesse es. Wo hast du ihn kennengelernt? Da in der Wohngegend, wo du jetzt wohnst? Und? Nein, er sagt, wir kennen uns von früher, aber das weiß ich wieder nicht. Ach so. Er weiß es und meine Kinder haben es mir bestätigt, dass ich ihn schon viel länger kenne, aber das fehlt mir. Also habt ihr euch dann irgendwann wieder neu kennengelernt? Ja, ich ja. Du hast ihn dann neu kennengelernt und hast gedacht, oh, gar nicht so schlecht, ne? Ja, gar nicht so schlecht, genau. Wer weiß, was da früher alles gelaufen ist, das weißt du gar nicht. Nein, das hätte er dir erzählt, ne? Aber wie schon gesagt, ich renne derzeit auch nicht mehr hinterher. Ja, ich finde das auch gut, da muss man auch irgendwie einen Strich drunter machen. Ich gucke nach vorne, was hinter mir ist weg. Genau, und sich vor allen Dingen... Kommt nicht. Genau, und sich vor allen Dingen des Lebens freuen, dass du dann doch in all dem Unglück so viel Glück jetzt noch gehabt hast, dass du wieder so fit geworden bist. Ich bin sehr froh, ja. Super, du hättest ja auch... Wirklich, so wie es ist. Du hättest dabei versterben können, du hättest wirklich ein Pflegefall sein können. Ich war ein Pflegefall. Du warst ein Pflegefall, genau. Und heute erkennst du mich in der Sendung nachts. Ja. Was wollen wir mehr? Ich war so, das Ding, hallo, habe ich gedacht, den kenne ich, aber woher? War der bei mir zu... Nicht böse sein. War der bei mir zu Hause oder war der nicht? Der Briefträger vielleicht von früher oder so? Erst im Moment habe ich gestutzt, ganz ehrlich. Ne? Ilona, ich freue mich sehr, dass es dir wieder gut geht. Danke. So, und ich wünsche dir, dass es dir noch viel besser geht. Vielen Dank. Und vor allen Dingen, dass du viel Freude und viel Spaß auch mit deinem Partner hast. Ja. Und genieße dein zweites Leben, ne? So kann man es nennen. Und sie denken dran, ich habe sie wiedererkannt. Das ist super, ich freue mich total. Okay. Liebe Ilona, alles Gute. Tschüss. Okay. Tschüss. Ciao. Renate. Renate, 61. Guten Morgen, Renate. Hallo, Domian. Renate. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ja. Und vor allen Dingen ein großes Dank an dein Team, dass sie mich zurückgerufen haben. Ja. Und ich möchte erstmal sagen, deine Sendung oder eure Sendung schaue ich fast jede Nacht. Ja. Höchstens dann, wenn ich bin sehr viel in Urlaub, dann zwar nicht. Ja. Und ein großes Lob erstmal an dich und dein Team. Und viele Psychotherapeuten und Therapeutinnen sollten mal die Sendung anschauen und vor allen Dingen deine Person, wie du mit den Zuhörern und Zuschauern sprichst. Und vor allen Dingen dir merkt man an, du hast was Inneres noch und nicht nur Steine, wie 90% der Menschen. Ich fühle mich sehr geehrt. Ja, aber das muss ich wirklich sagen. Ich danke dir sehr herzlich. Ja. Aber du hast auch einen Grund, Ich habe einen Grund, ja? Und zwar, wie gesagt, ich schaue ja fast immer, und gestern Abend der letzte Anrufer, ja, da wäre ich fast hier, ja, wenn ich noch hätte anrufen können, dann wäre ich hochgesprungen, da seine Frau hat sich ja erhängt, ne? Genau, das war der Anrufer, wo die Frau hatte sich vor 4 Jahren, glaube ich, erhängt. Vor 4 Jahren? Die hat sich da erstmal gerade erhängt, ne? Nein, das war schon einige Jahre her. Ach so. Das war einige Jahre her. Und er hat 2 Kinder. Richtig. Zur Erklärung. Und jetzt nach den Jahren, nach 4 Jahren, ich meine, es waren 4 Jahre, bekam er so eine Art Wut auf seine Frau, die sich erhängt hat. Ja, ja. Mhm. Nee, ich habe eine große Wut auf ihn. Und ich habe sehr viel Ahnung von Depressionen, weil ich selbst davon betroffen war, zu 99% sehr schwer. Zwar heute bin ich fast aus dem Loch raus, aber ja, man fällt immer wieder rein. Muss man vielleicht mal ganz kurz dazu sagen, dass die Frau, seine Frau, war schwer depressiv erkrankt und hat ja sich deshalb das Leben genommen. Ja, ja, ist klar. Mhm. Ich sag's nur noch für die Zuschauer, die gestern und Zuhörer, die gestern nicht dabei waren. Ach so, ja, genau. Ich fand es schlimm, dass er sagte, also einmal möchte ich mal sagen, der hat die Frau kennengelernt, hat er gesagt, da war sie schon depressiv. Mhm. 10 Jahre war er mit ihr verheiratet. Wieso? Und dann, was er da noch in der Sendung dann fast zuletzt sagte, es kommt eine Wut in ihn hoch, dass diese Frau oder seine Frau überhaupt in sein Leben getreten ist. Mhm. Warum, möchte ich erstmal sagen, oder ihn fragen, warum hat er überhaupt diese Frau geheiratet? Mhm. Das ist Punkt Nummer 1. Zweitens, sollte er sich mal mit dem Krankheitsbild richtig vertraut machen? Ich glaube, das hatte er getan. Nee, nur zuletzt. Er hat ja gesagt, die 7 Monate, die Therapie oder was sie da gemacht haben, ja, die hätten ihn total mitgenommen. Mhm. Ich habe nicht nur 7 Monate damit verbracht. Ich war, wie gesagt, eine Woche geschlossene, 3 Monate offene, 6 Monate Tagesklinik. Dann im Nachhinein habe ich etliche Kuren in der Hinsicht gemacht oder Reha-Maßnahmen. Also du weißt, wovon du sprichst. Ich weiß, wovon ich spreche. Ja. Und ich bin zum Glück bedingt durch eine Langzeittherapie, die ich gemacht habe und die vor 2 Jahren oder fast 2 Jahren ausgelaufen ist. Jetzt habe ich eine 2-Jahres-Frist und die ist im nächsten Jahr beendet, aber ich glaube, ich brauche keine mehr. Also über den Berg, dir geht's ganz gut. Ja, man hört es ja, ne? Ja. Renate, lass uns vielleicht auf eins einigen. Dass wir nicht zu vorschnell urteilen über einen Menschen, der so ein schweres Schicksal hat erleiden müssen. Ich kann verstehen, dass du dich persönlich provoziert gefühlt hast, weil es um diese Erkrankung Depressionen ging. Ich glaube, bei dem Anrufer gestern war das Gefühl, was er jetzt hat, so komplex, dass wir das gar nicht im Rahmen dieser Sendung richtig erklären können. Das war bei weitem wirklich kein schlechtes Sprechen über depressiv erkrankte Menschen. So hat er es nicht gemeint, da bin ich ganz sicher. Er hat einen schweren Schicksalsschlag erlitten, die Frau hat sich erhängt und er hat 2 Söhne. Und dass das sehr komplizierte Trauerphasen mit sich führt, ich glaube, da sind wir uns einig. Wollen wir ihn mal nicht so verurteilen. Ich glaube, der Mann muss, und wir haben ihn ja noch nachbetreut, in eine gute psychologische Behandlung und das alles im Detail aufarbeiten, um was es da geht. Ja, aber er soll mal fragen, warum sie sich erhängt hat. Ja, ja, ich glaube, das wird er auch schon sehr tun. Aber ich verstehe natürlich deine persönliche Sichtweise. Wenn ich dir jetzt schildern würde, was ich hinter mich gebracht habe warum ich die Depression bekommen habe. Ja. Ich habe 91 meinen Mann verloren, nur kurz gesagt. 2 Jahre hatte ich ihn gepflegt, der war schwer krebskrank, mit 47 musste er gehen. Dann im Nachhinein, ich bin selbst jetzt krebskrank, habe schon 3-mal eine Krebserkrankung gehabt. Jetzt ist die 4., wie gesagt, mit Fragezeichen, steht schon wieder offen. Und. Ich habe, wie gesagt, einmal den Mann verloren, meine Arbeitsstelle. Und das waren die Auslöser. Und dann die Krebserkrankung, dann hat meine Mutter mich fallen gelassen. Und wenn ich das alles erzählen würde, ne? Und. Verstehe. Ne? Und ich bin eigentlich froh, obwohl ich jetzt oder obwohl ich alleine bin, dass ich überhaupt so weit wieder von der Psyche her. Und das ist Und das ist doch super. Dafür, da gratuliere ich dir sehr herzlich und freue mich für dich wirklich. Ja. Ich bewerte deinen Anruf einfach mal eine Rückmeldung auf einen Anrufer und lassen wir das einfach mal so stehen. Genau. Du wolltest dich auch engagieren und hast deine Meinung gesagt. Dafür danke ich dir sehr herzlich, Renate. Und vor allen Dingen dir wünsche ich weiterhin alles Gute. Mit der Erkrankung wünsche ich dir Genesung und dass du seelisch auch so stabil bleibst. Ja, danke schön. Alles Gute, Renate. Und vor allen Dingen eure Sendung super. Dankeschön, sehr nett. Tschüss. Also, tschüss. Ciao, tschüss. 0800 220 50 50 unsere Telefonnummer, die ihr vielleicht morgen auch wählen solltet, wenn ihr bei unserem Thema mitmachen wollt. Das Thema morgen heißt Mein Sommer 2009. Ich möchte gerne mit euch über die letzten Monate sprechen, über die Sommermonate. Was war bei euch los? Ist irgendwas sehr, sehr Schönes passiert, etwas sehr Verrücktes, Spektakuläres in diesem Sommer oder ist vielleicht auch etwas sehr Trauriges passiert, was ihr immer in Erinnerung behalten werdet, wenn ihr an das Jahr 2009 denkt. Mein Sommer 2009. Was war euer Sommer 2009? Das ist unser Thema morgen. Ihr könnt euch per Mail anmelden, domian@wdr.de. Oder morgen ab 0 Uhr anrufen oder natürlich auch sehr gerne während der Sendung morgen. So, und jetzt geht's weiter mit Aga, 28. Hallo Aga. Ja, guten Morgen. Eine Frau. Ja, eine Frau. Ja, weil ich den Namen nicht kenne, aber ich glaube, deine Aga klingt, könnte eine Frau sein, ist eine Frau. Liebe Aga, schön, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir? Ja, und zwar, ich habe ein Problem. Ich bin mit in einer Beziehung mit einem verheirateten Mann. Mhm. Wie lange schon? Seit 7 Monaten fast. Ja. Zwar, wir haben uns schon vor 5 Jahren kennengelernt über Internet. Mhm. Dann haben wir ein Jahr nur hin und her geschrieben, haben wir uns damals nicht getroffen, nicht gesehen, nicht telefoniert. Dann habe ich die Bekanntschaft also abgeschlossen, habe ich den Portal nicht mehr wieder, bin ich nicht mehr auf den Portal gegangen. Ja. Und nach 5 Jahren habe ich den wieder da getroffen, auf dem Portal, habe ich ihn angeschrieben, dann haben wir uns ein paar Tage später getroffen. Ging aber schnell dann. Ja. Ja. Ja. Und dann war auf einmal, ja. Hat's eingeschlagen, hat's gefunkt. Ja, hat sofort eingeschlagen. So, es ist ja, der gute Mann aber in einer Beziehung, ist verheiratet. Ja. Hat auch Kinder? Ja, er hat 2 Kinder. Wie lange schon verheiratet? Seit 10 Jahren schon. 10 Jahre. Und du bist in ihn verliebt? Ja, ich bin verliebt. Hoffnungslos verliebt? Bitte? Hoffnungslos verliebt. Hoffnungslos, ja, kann man sagen. Und er, was empfindet er für dich, was sagt er? Ich weiß, dass er mich auch liebt. Ich sehe das und ich fühle das, ich spüre das. Aber gesagt hat er es noch nicht? Ja, er hat mir schon oft gesagt. Er hat es schon oft gesagt? Ja. Wie oft seht ihr euch denn jetzt und trefft euch? Ja, das ist fast jeden Abend. Ja? Bei dir dann, oder wo? Ja, bei mir. Seine Frau hat aber keine Ahnung. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass man keine Ahnung hat, wenn mein Mann jetzt jeden Abend von weiß ich nicht wie viel Uhr dann bis 2 Uhr nachts nicht zu Hause ist, dass sie irgendwas nicht ahnt. Fragst du ihn, was er zu Hause sagt? Ja, also gefragt so habe ich ihn nicht, aber der hat mir erzählt, dass er mit seinen Kumpels weg ist. Mhm, klar, damit die Frau schon irgendwas wittern. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Auch am Wochenende kommt er auch zu dir? Ja, am Wochenende auch. Auch. Aber er bleibt nie ganz über Nacht? Nein, der bleibt nie. Mhm. Jetzt ist es, das ist schön und traurig zugleich, ne? Schön, dass du verliebt bist. Ja, aber traurig, dass ich den Mann nicht nur für mich habe. So. Wie sind denn so die Perspektiven? Sagt er irgendetwas, wie es weitergehen soll? Ja, wir haben schon drüber gesprochen. Der hat mir schon das erklärt. Also erklärt, das kann man nicht erklären, aber der hat mir das so gesagt, dass er das schon lange schon macht. Und er weiß nicht, wie lange er das noch durchziehen kann. Dass er was lange schon macht? Ja, dass ich weiß, dass sie nicht glücklich sind. Ja. Also ich weiß, dass schon seit Jahren nicht. Also Ehe ist nur nicht, wegen Kindern. Also Ehe ist kaputt eigentlich. Ja, schon eigentlich war schon damals so, wo wir uns vor 5 Jahren kennengelernt haben. Ja. Ja. Oh ja, gut, er sagt, das ist schon länger so. Und ja. Stellt er denn in Aussicht oder macht er dir die Hoffnung, dass er sagt, ja, ich werde mich vielleicht bald von meiner Frau trennen? Ja, er sagt das nicht. Er hat mir schon gesagt, dass er weiß, dass der richtige Moment kommt, aber er kann mir nicht sagen, ob das ein Monat ist, ob das ein Jahr ist. Also genau weiß ich das nicht. Erzählt er so ein bisschen über die Ehe? Nein, eigentlich nicht. Ich frage auch nicht, weil ich weiß, dass das würde mir vielleicht auch wehtun. Und man weiß nicht, ob er dir die Wahrheit sagen würde. Ja, kann man auch sagen. Jetzt bist du natürlich in einer klassischen und klassisch schwierigen Situation. Ja. Dir sind erstmal die Hände so gebunden, erstmal. Und du weißt nicht, wo es hinführt. Und er hält ja relativ mit seiner Meinung und seinen Gefühlen hinterm Berg. Ja. Ne, er taktiert ja, oder so hört es sich zumindest an. Er weiß nicht, wann er sich entscheidet, ob das einen Monat, ein Jahr dauert. Ich will dir sagen, nur so aufgrund der wenigen Details, die du mir jetzt erzählt hast, bin ich skeptisch. Skeptisch, sage ich dir, und ich habe so ein bisschen Sorge, dass der Typ mit dir so ein bisschen spielt. Denn es könnte ja durchaus sein, dass er sich nicht traut, aus seiner Ehe rauszugehen, aus welchen Gründen auch immer, und dich einfach so als sehr angenehme Nebenwelt benutzt. Und da musst du aufpassen, dass es nicht dazu kommt. Ich meine, 7 Monate, gut, das ist noch eine Zeit. Vielleicht könnte man aber allerhöchstens jemandem ein Jahr geben, bis er sich entscheidet. Aber allerhöchstens. Ja, ich habe dem schon auch ein paar Mal gesagt, dass ich lange das nicht mitmachen würde. Und so musst du es auch durchziehen. Du musst irgendwann, finde ich, hast du auch das Recht, ein Ultimatum zu stellen, dass du ihm sagst, pass mal auf, jetzt bis in einem Monat oder so. Und wenn dann keine Entscheidung gefallen ist, dann gehe ich. Aga, ich gehe dann. Denn sonst gerätst du in eine Spirale des Unglücks. Ich habe schon Geschichten gehört, wo das über Jahre und Jahre und Jahre geht. Und dann hast du wirklich ein großes Leid, seelisches Leid und großes Unglück für dich, wenn das so sich entwickelt. Und dann, du kannst ja auch dann sehen, wenn du sagst, ich mache das nur noch 1-2 Monate mit, wie er reagiert. Ja, ich habe dann Angst, dass ich dann alleine hier stehe. Ja, aber dann ist es aber auch okay. Ich glaube nämlich, wenn der Typ dich wirklich liebt und wenn das ernst ist, dann wird er das auch ernst nehmen und sich entsprechend verhalten. Wenn er dann geht, heißt das im Klartext, dass das du... Das war keine Liebe. Nee, genau, dass du ihm auch nicht so wichtig bist. Das ist dann bitter, aber das ist dann die Wahrheit. Und lieber eine Weile Schmerzen haben, als für viele Jahre unglücklich sein. Mhm. Aga, mehr kann ich dir nicht sagen. Du musst ein Ultimatum stellen und dann musst du dich klar und konsequent verhalten. Okay? Ja, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt habe ich hier noch recht kurz die Nadja, 23. Hallo Nadja. Hallo. Hallo Nadja, um was geht's denn? Ich wollte nur sagen, ich bin ziemlich aufgeregt, weil ich in 11,5 Stunden heirate. Oh, in wie vielen Stunden? 11,5. In 11,5 Stunden heiratest du? Ja. Na, das ist ja spektakulär. Und ich darf noch mit der Braut sprechen. Genau. Na, das ist ja großartig. Und du bist noch nicht im Bett, vor lauter Aufregung, was? Nee, das geht schon seit ein paar Wochen so, dass ich kaum noch schlafe. Das ist ja verrückt. Morgen, standesamtliche Trauung morgen. Genau. Wie lange kennst du deinen Liebsten schon? Seit 2001. Seit 2001? Mhm. Das heißt, da bist du dir sehr sicher, dass er der Richtige ist? Ja, doch. Wir sind jetzt 3,5 Jahre zusammen, haben eine 2,5-jährige Tochter. Ach so, ihr seid 3,5 Jahre erst zusammen, kennt euch aber schon seit 2001. Genau. Ach so, verstehe. So, was ist denn geplant heute? Hochzeit und dann? Dann werden wir in eine Gaststätte fahren mit allem Mann und da dann noch ein bisschen feiern. Ja, wie viele Leute kommen? Nicht viel, wir machen einen kleinen Kreis. Kleiner Kreis, enger Kreis. Genau. Aha. Mann, was ziehst du an? Ein schönes weißes Kleid. Klassisch, ein weißes Kleid, langes genau. Kleid? Ja. Ja. Ja. Und was auch mit so einer Haube, mit so einer, wie nennt man das? Schleier. Schleier. Haube. Da ist zwar ein Schleier bei, aber ich glaube nicht, dass ich den. Ein weißes Kleid. unsere Nadja heiratet heute. Das ist ja toll. Und wir haben noch kurz miteinander reden können. Ja. Jetzt wünsche ich dir alles Glück der Welt. Ich wünsche dir 1000 Jahre Glück. Ist das ein Wort? Ja, darf ich meinem Schatzi noch was sagen? Weil ja, das schnell. Ist im Nebenzimmer. Ja, schnell, sag's ihm. Schatzi, ich liebe dich. Gut. Wie heißt der Schatzi? Dennis. Dennis, Dennis, lieber Dennis. Dir auch viel Glück. Euch beiden wirklich ganz, ganz viel Glück und alles Gute. Schön, dass wir noch haben reden können. Schönen Tag morgen. Tschüss. Ciao. In der Technik, Patricia Unger. Morgen heißt unser Thema Mein Sommer 2009. Bis dahin. Tschüss.